Das Komitee für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, der TVJK, veröffentlichte am 21. April ein Weißbuch. Darin erklärte es das verbrecherische Wesen der Nordkorea-Politik der Verräterin Park Geun-hye und die katastrophale Lage daraus und enthüllte die hartnäckigen Umtriebe und die Absicht der südkoreanischen konservativen Kräfte, die Politik der Auseinandersetzung mit der TVJK auch in der nächsten Regierung aufrecht zu erhalten. Weiter hieß es, dass die Nordkorea-Politik des konservativen Regimes die verrückte Auseinandersetzung der Systeme, den Krieg gegen den Norden und die Angewiesenheit auf die äußeren Kräfte zum Inhalt hat. Es wurde die katastrophale Lage der Nord-Süd-Beziehungen, die durch die Konfrontationspolitik der konservativen Kräfte verursacht wurde, erwähnt und betont, dass die Erhaltung der Politik der Auseinandersetzung den verzweifelten Versuch der konservativen Kräfte bedeutet, die zum Untergang verurteilt sind.